wenig Punk. Aus dem Motto wurden Phrasen, Pflichten aus den Idealen. Lang im eigenen Saft geschmort und dann schnell das Ziel verloren. Punk!